SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit angeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Wenn ein Musiker oder ein DJ oder eben auch beides natürlich klar ein neues Album an den Start bringt, dann fährt er ja mit allergrößter Wahrscheinlichkeit und natürlich auch meistens schon Wochen, wenn nicht Monate davor an, die Werbetrommel zu rühren. Sprich, auf allen Social Media Kanälen wird Promo geschaltet, ist natürlich auch ganz verständlich. John Graham, der Quiver aus England, der tickt anders. Der bringt einfach sehr spontan, zumindest wirkt das so, ein neues Album raus. Und es ist richtig, richtig gut. Der eine oder andere Track vom brandneuen Quiver-Album mit dem Namen Reconstruct hörst du natürlich heute zu oben bei mir in der Sendung. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X, ich bin zuständig am Wochenende auf Virus für alles Elektronische. Und neben neuen Sounds vom Quiver hat er noch ein frisches Material aus Argentinien, vom Emi Galvan, von Zeigo aus Griechenland und von Monojoke aus Polen. Anfang möchte ich mit einem unbekannten Act bis dato, BAX heisst er, Microcrystal heisst er, die brandneue Scheibe und sie wird in Bälde auf eine Cinematik rauskommen. Schön, heiße Schmidt, viel Spass! fantastischen, tiefen und hypnotischen Elektronika starten wir heute in der Freitag oben. Und hier haben wir etwas von drei Jungs. Ich glaube, sie kommen aus Slowenien oder Tschechien. Ja, einfach aus dem Ecken raus. Und zwar der Levin, der Michael und der Rivage. Und sie haben diesmal auf dem Berliner Label Click Music eine neue EP am Start. Heisst dort sie Perfect Lift und das ist der Malbetrieb Remix. to sleep, I am going to meet you in the night. When you're around, I'm all filled up and bright. Yeah, I wanna wake up here holding you, darling. I wanna wake up feeling We'll be right back. grossen Tune. Und zwar «Time of Arrival» heisst der Track. Ist von einem Südamerikaner produziert worden, namens Arrival. Naja, okay, Südamerikaner halt. Die dominieren im Moment die Elektronika-Szene, neben den Deutschen natürlich. Südamerikaner, besonders Argentinier, die haben sich einfach spezialisiert auf, naja, sagen wir mal, Melodik-Techno oder wie man es früher nur noch oft bezeichnet hat, als Deep Trance oder Progressive House. Hintergrundinfos zu der heutigen Episode Mentlix Electronic Playlist. Und natürlich auch den Podcast zum Downloaden findest du auf srf.ch/mentlix und auf iTunes. Check's aus. What's your name, boy? Alias. Alias what? What do we call it? Alias. People just call him Alias. That's right, dude. What's your name, boy? Alias. Essential Tune. unglaublich komplexe Soundstrukturen, total schöne, wenn aber auch sehr feine und subtile Melodien. Das ist die Welt von Mono Jocke aus Polen. Seit über 10 Jahren release er sehr regelmässig seine Deep House und Deep Tracks. Aber er gilt nach wie vor als Geheimtipp. Gut, er hat sich sehr darauf angelegt, die auf den ganzen Major Labels in der Elektronika seine Tracks releasen, sondern macht das meistens sogar noch auf seinem eigenen Label. Das da, das kommt auf seinem eigenen Label raus, wie es heisst, keine Ahnung, aber das findest du in der Playlist gerade nach der Sendung auf srf.ch/mentlex. wenn du irgendwo oben einen Track namen You and Will lesest, unbedingt reinhören. Der Typ kommt aus Russland, genauer gesagt aus Moskau, und hat ein unglaubliches Output. Sprich, jede Woche kommt irgendein Track oder ein Remix raus, aber wirklich zu 80-90% sogar sind die Tracks wirklich umwerfend. Genauso wie der hier, das ist der neue vom You and Will und heisst The Flower Fields. this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X.

Zweite Essential Tune heute also oben im Mix, das ist der Galvan. Mein Featured Act von der Woche kommt aus Buenos Aires, hat schon ein paar sehr gute und sehr erfolgreiche Releases gehabt, unter anderem auf Sudbeat Music und jetzt ist er, naja gut, wir können es auch anders sein, auf The Soundgarden. Das wiederum ist das Label vom britischen Meister, nämlich Nick Warren. Das ist die brandneue Scheibe von Emmy Galvan. Hintergrundinfos zu ihm, Playlist und Podcast, noch vieles mehr. Du findest auf srf.ch/mentalx. Selbstverständlich bekommst du die dreistündige Sendung jetzt oben auch auf iTunes zum gratis Downloaden. Juhu! Mental X, wie SRF-Virus. Auf E, wobei Nein, ist ja auch egal. Terre nennt sich das Elektro-Projekt, aber aus Frankreich ist es tatsächlich ein Stück, heisst Dust. Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du auf srf.ch/mentlix. Dort findest du gerade nach der Sendung Podcast, sprich die heutige Sendung zum gratis Downloaden und natürlich auch das Archiv mit der Playlist. Check's aus. Try the other room. Nah, I'll stay a little longer. Wait a minute. Where'd everybody go? Should I try the other room? Nah, I stay a little longer. Okay, physikalisch unmöglich, aber seine Musik klingt wirklich extrem unwirklich. Sprich, alien-lastig. Der Quiver hat überraschenderweise diese Woche sein neues Album released, Reconstruct. Und wirklich 9 Tracks, jeder sitzt. Sehr empfehlenswert. Quiver ist das mit Wait a Minute. We'll be right back. der Gui Barato aus Brasilien ist endlich wieder einmal im Club Land Schweiz und genauer gesagt am Morgen so oben im Hive Club. Musikalisch sehr, sehr basic und stellenweise sogar recht technoid. Also ich bin ganz sicher, so eins von den Party-Highlights von diesem Wochenende, was sonst aber so noch passiert, das erfährst du genau jetzt. SRF Virus Mental X Club Selection. Wie gesagt, im Hive Club morgen so bei der Gui Barato. Als Live-Act haben sie noch Northern Lights. Ich glaube, das ist eine deutsche Techno-Kombo. Du kannst aber in Zürich natürlich auch in Fridas büchsen. Die setzen morgen so eher so auf, ja, sag mal so melodische Deep House Sound. Und zwar unter anderem von Nico Ne. Während im Space Monkey, da gibt es eher kräftige Techno-Sounds vom Sven Bates im Cocoon-Label, nämlich mit Christian Burkhardt. In Basel kannst du morgen so selbstverständlich auch einen Ausgang. Wie gewohnt, ins Nordstand ist halt schon die erste Adresse in Sachen Underground Clubbing. Morgen so oben mit der Schweizer Adriatik. Thank you. zum zweiten Mal heute oben mit in der Rotation. Das ist die brandneue Scheibe von Einmusik aus Berlin. Wirklich sagenhafter Live-Act und natürlich auch Musiker, ein Produzent. Unter anderem hat er ja zwei Labels, nämlich 1-2 und eben Einmusiker. Gut, macht irgendwie auch noch Sinn. Das hier jedoch hat er auf dem spanischen Label Syncopat released, zusammen mit Gabriel Ananda. Das ist Einmusik und zwar mit Satellika. so brutzelig warm und jetzt bin ich schnell rausgesehen und habe gefunden, bäh, ein Freezy. Aber man kann nicht alles haben. Was du aber ganz sicher kannst haben, das ist eine Playlist und der Podcast, sprich die heutige Sendung, genau das, was du jetzt hörst, zum gratis Downloaden auf srf.ch/mentalx. Der Podcast ist in einer guten Stunde parat, natürlich auch auf der SRF Virus App auf deinem Handy oder auf iTunes. So, als Closer habe ich wirklich ein ganz, ganz, ganz geiles Brett. Und zwar die neue Scheibe, die kommende Scheibe vom DJ Martin, sprich vom Human Element. Mal schauen, ob ich das noch zusammenkriege. Ich glaube, sie kommt demnächst schon mal auf Iboga Tech raus. Dänisches Label. Und wie sie heisst, das muss ich schnell ablesen. Und zwar Susmara. Mit dieser Scheibe verabschiede ich mich von dir, von euch, für das Wochenende. Am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder live da hinter den Turntables. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder einschaltest. Und jetzt sage ich, genieße das Wochenende und komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.